Herzlich willkommen zum sylphmedia.de Podcast. So, diesmal habe ich es ohne Fehler hingekriegt. Hallo Holger. Was für ein Fehler? Ich hatte beim letzten Mal zu früh am Regler gedreht. Ach so. Und jetzt darf ich den nicht vergessen. So. Ich brauche eine Räuspertaste. Dann räusper dich woanders hin. Du hast ein Ausschalter-Mikrofon, den kannst du ja betätigen. Ach so, na, das macht dann bestimmt klopf, klopf. Das macht Geräusche, ja. Okay, da ist auch der Popschutz nichts. Nee, da bräuchst du Räusperschutz. Okay. Ja, ganz spontan haben wir uns zusammengefügt. Ganz spontan, innerhalb von 2 Stunden? Ja, irgend sowas. Ist ja, ja fast so lange, wie der Podcast dauert. Ja, was hast soll du ich so sagen? Viel zu erzählen? Ja, ist eine Menge passiert letzte Woche. Ach so, entschuldige, jetzt wir müssen eine technische Sache regeln. Das wollte ich eigentlich vorher mit dir machen, aber du hast ja so rumgequatscht. Erstmal die Zeit umdrehen. Ach, jetzt bin ich wieder schuld. Und dann, wo möchtest du denn sitzen? Links oder rechts? Das ist mir jetzt egal. Ist dir egal. Ich habe keine Nachtschichten mehr. Warte, dann setze ich dich mal auf die eine Seite und mich auf die andere. So. Ist, glaube ich, dann kann nämlich Leute, die von dir genervt sind, die können jetzt, die müssen... Den rechten Kopfhörer rausziehen. Nee, die müssen den linken rausnehmen. Die müssen den linken rausnehmen. Wenn ich jetzt rechts bin? Nee, du bist ja links. Ach so, jetzt bin ich links. Ich höre mich nämlich rechts deshalb. Echt? Hast du Kopfhörer falsch rum auf? Ach so. Nee, oder? Ein Teufelskreis. Hallo? Kabel muss immer links sein bei Rechtshänder. Richtig. Ja, weißt du nicht, dann kann sein, dass ich die Kabel hier vertauscht habe. Na, ist egal. Welches Mikrofon ist denn das hier? Ich höre alles. Ich bin hier vorsichtig. Ups. Was denn? Julia lacht. Sieht aus, als wenn ihr gerade die Welt entdeckt. Ja, hier sind auch ein paar Strippen. Das war sehr spontan heute. Da sind Stromkäfer drin. Ja, vielleicht, damit wir so ein bisschen reinkommen, würde ich erstmal einen Fehler aus der letzten Sendung beheben. Ich hatte nämlich in der letzten Sendung... Die welche Ausgabe war das? Ja, wir haben nicht mal gesagt, welche das jetzt war. Genau, deswegen frage ich ja jetzt, welche die letzte war. Die letzte war doch die... 12 nicht. Ist ja auch eigentlich egal. Wir können ja sagen, welcher Monat gerade ist. Genau, schaut doch einfach bei iTunes rein. Ja, oder auf euren MP3-Player, da müsste es ja auch stehen. Ich finde, ich sitze zu weit außen. Du aber auch. Macht ja. Man das nicht immer vor der Sendung? Ja, da hast du die ganze Zeit gequatscht. Man, ist das spontan, ja. Nee, was ich sagen wollte, wir haben in der, also mit der Sendung haben wir jetzt geklärt, wir haben März, nee, wir haben April. Ja. Übrigens, ein Schlüssel ist auf dem Holger. April. Ja, gut. Nee, wir haben also die April-Ausgabe. Ja, ja. Die Spaghetti-Ernte läuft schlecht. Die Spaghetti-Ernte. Habe ich auch gesehen im Fernsehen. Ja, das lief vor Jahren mal im Fernsehen irgendwie. Echt? Das ist voll der April-Scherz. Und jetzt hat mich eine Freundin wieder drin erinnert, weil sie es bei Facebook gepostet hat. Echt? Ja. Ja, wer jetzt nicht weiß, was Spaghetti sind, einfach mal bei Google in die Bildersuche Spaghetti eingeben. Witzig war heute bei Google gewesen am 1. April, wenn du nach der Schrift Helvetica gesucht hast, ja. Also Helvetica eingegeben hast, was eine serifenlose Schrift ist. Die ich nicht kenne. Ja, das ist wie Arial, sieht die aus, für jemand, der sich nicht auskennt. Dann war das komplette Suchergebnis in Comic Sans. Ja? Ja. Das habe ich gelesen. Aber eine der meistgehasstesten Schriften, die es so gibt. Zeig mal. Kann ich gleich machen, geht aber jetzt gerade nicht, weil ich jetzt das iPad benötige. Ach so. Um nämlich einen Fehler aus der letzten Sendung zu korrigieren. Ja. Ach so, und jetzt spielst du den Fehler ein. Ja, und zwar hatte ich in der letzten Sendung fälschlicherweise behauptet, als ich am Klavier saß, dass ich gerade den Entertainer spiele, was natürlich totaler Quatsch war, ja. Ja. Sondern, also ja? Ich kann noch was Lied spielen, vielleicht weißt du ja, wie es wirklich heißt. Ich spiele es einfach mal. Kennst du es? Ich kenne das, ich kenne mich aber mit den Namen immer nicht aus. Also das ist, der Song heißt Für Elise. Ja? Für Elise? Eine der... Wer ist Luise? Ich glaube, schlechtesten Songs, was Klassikfreunde behaupten, so habe ich das zumindest mal gehört. Ja, weil es jeder spielt und es irgendwo auf den Sack geht. Nee, ich glaube, das ist es nicht mal. Ich glaube, das Problem ist, dass das musikalisch wahrscheinlich so gut. Ich hatte mal einen Artikel gelesen, was jetzt das Problem mit Für Elise war, aber ich weiß es nicht mehr. Okay. Hm. Ja, das scheint irgendwie dein Lieblingstitel zu sein, weil ich habe dich ja jetzt nicht als erstes, das erste Mal an dem Klavier gesehen. Ja, man spielt, was man kann. Ja, man spielt, was man kann, ja. Okay. Das ist wie beim Malen. Manche Leute malen halt auch mal dieselben Strichmännchen, dass sie nichts anderes können. Ja. Genau, also das ist natürlich nicht der Entertainer gewesen, sondern es war für Elise. Also ich habe es nicht für Elise gespielt, sondern für euch. Ja, von Elise. Besucherzahlen. Wieso, es kostet uns Besucherzahlen? Nee, das kostet uns nicht. Ich meine, das bringt uns. Für Elise? Für euch. Für euch, genau. Erzählt euren Freunden. Was ist jetzt mit Entertainer? Der Entertainer, den könnte ich jetzt auch spielen. Hätte ich das gewusst, dass die Frage stellt, hätte ich es eingespielt. Der Entertainer ist... Ich dachte, du machst den... Das ist der Entertainer. Ja, so in der Art. Genau. Dann hätten wir das geklärt. Und dann kannst du dir mal angucken, die Geschichte mit Helvetica. Also... Gib mal ein, ich weiß nicht, wie man das schreibt. Dann kann ich ja schon mal sagen, worüber wir heute so sprechen werden. Erzähl mal. Kann ich ja nicht, wenn... Ein Horoskop war da gerade zu sehen. Ja, ich habe bei Facebook noch geguckt, was du postest, bevor du herkommst. Ja, ich habe den letzten Post habe ich gerade abgeschickt, als ich die Treppe hochgekommen bin. Ja, man könnte jetzt auch mitmachen hier. Ja, könnte nehmt euer iPad in die Hand. Könnt über Twitter was schreiben und wir würden es hier in der Sendung vorlesen. Oder so, ja. Genau, die Themen heute ganz grob so... wie ich eine Schlägerei verhindert habe. Ja. Oh, spannend. Oh. Ja. Vielleicht sogar einen Mord, ich weiß es nicht. Dann, dass mich ein Kumpel auf Arbeit gefahren hat. Ist das jetzt was Besonderes? Ja, und er hat kein Wort mit mir gesprochen. Ach so, das ist was Besonderes. Diese Sportplatzgeschichte. Ne? Da würde ich mal das interessiert mich. Dann haben wir sehr gute Connections in den Tierpark, wahrscheinlich. Zu Knut? Bahnt sich an. Ah, nee, Knut. Knut ist ja nicht im Tierpark. Alle guten Dinge sind Knut. So, und jetzt darfst du mal hier in... betrachten. Google. Ja, ihr könnt jetzt mitmachen, also Schritt 1, wählt nee. Google. Ach nee, es geht ja nur heute. Es geht ja nur heute. Ach Mensch. Okay, ihr könnt da nicht mitmachen. Dann hättet ihr uns mal folgen sollen. Auf Twitter Google. Und Co. Google.de. Gibt's Google.de? Ja. Klar gibt's Google.de. Jetzt gebe ich mal ein Helvetica. Also wie gesagt, Helvetica ist eine Schrift. Dann machen Sie Screenshot von. Ach, verdammt. Ja. Du hast es verkehrt geschrieben. Es geht gar nicht auf dem iPad. Oder ist der 1. April bei Google schon vorbei? Julia, kannst du mal nach Helvetica suchen bei Google? Vielleicht funktioniert es ja nur auf Macs nicht. Ja, oder man verarscht iPad-Benutzer nicht. Nee, ich habe es nur auf dem Mac angeschaut. Ach so. Und? Ist ein Comic. Ja. Ja, siehst du, kannst du mal einen Screenshot machen. Warte, warte, hochscrollen weiter. Und jetzt Command, Shift, 4. Okay, und dann ein Fadenkreuz, genau. So. Was ist denn ein Fadenkreuz? Dann hat man ein Fadenkreuz und kann man Ausschnitt auf dem Bildschirm. Ach so. Kann man eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm. Auch den kompletten? Auch den kompletten, dann drückt man Command Shift 5 oder sowas. Oh Gott. Ja. Oder man kann auch fensterweise, das geht auch. Command Shift 3 oder keine Ahnung. Ich werde mir ja doch wahrscheinlich doch ein MacBook holen. Doch, eher ein MacBook, ja. Also, ja, irgendwie, ich habe... Also, wer es nicht mitgekriegt hat, Holger hat ja in den letzten, seit Sendung. Existenz dieses Podcasts überlegt Holger, was er sich für ein Apple-Gerät zulegt. Ein iPhone habe ich ja schon. Genau, und jetzt wollte er noch Rechnerunterstützung, ja, und jetzt wird es wohl doch kein Mac Mini, sondern... Ein MacBook Pro. Echt? Ja, irgendwie, ich habe meiner Familie das erzählt und alle haben gesagt, na, hol dir lieber von dir einen Laptop. Ich sag, der kostet aber nochmal ein Tausender mehr. Ja, und so einen vernünftigen Mac Mini kannst du aber an den Fernseher anschließen. Ja, mit dem MacBook Pro kann ich überall mit hinnehmen. Letztendlich musst du es selber wissen. Julia kämpft noch mit dem Screenshot. Nein, aber ich weiß nicht, warum er es nicht macht. Ich brauche noch eine Großdaten. Ich mache nachher mal einen Screenshot. Ich mache es ja noch nicht zum ersten Mal. Ja. So, welche Geschichte heute willst du denn selbst hören? Du hast ja meinen ganzen Desktop voll mit Screenshots. Ja, sehr schön. Ja, den nehme ich dann nachher ab. Den werden wir in den Beitrag einbauen, den Screenshot. Für die Leute, die nicht wissen, wie Google, wie Comic aussieht. Ja, wie Google aussieht. Für die Leute, die nicht wissen, wie Google aussieht, natürlich auch, ja. Gibt auch Bing-User. Bing. Bing. Bing. Bing. Eine Wahnsinnszugmaschine. Ja. Warum, wie hießen die vorher? MSN Search. Ich habe keine Ahnung, ja. Hm. Stimmt, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. MSN, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ja. Ja. Ja, welche Geschichte soll ich denn erzählen? Die Schlägerei. Die Schlägerei. Nee, die Schlägerei heben wir uns am Ende auf. Okay. Und welche willst du dann hören? Das, nämlich interessiert das mit dem Sportplatz. Mit dem Sportplatz, genau. Du wolltest ja, hattest ja den Antrag gestellt, dass Oder nicht, hatte dir angeboten, dass du mal einen Football werfen, ne? Weil genau. Dich das ja im Moment sehr interessiert. Da habe ich mir einen geholt für 10 Euro. Ein Junior-Size. Ja. Also, da muss man dazu sagen, ein Football für 10 Euro kann es gar nicht geben. Also, doch, aus Gummi. Ja, aus Gummi, was ja dann kein Football ist und von der Größe her halt auch nicht. Ne? Also ein Football kostet schon so um die 50 Euro. Ich weiß, nee. Aus Leder 35. Doch. 35. Was? Ja, wo? Bei Amazon. Was? Ja. Nee. Ja. Was? Ja, guck. Guck ich gleich nach. Ich habe nämlich mir gedacht, falls ich mit meiner Nichte spielen möchte, damit die noch besser in der Hand halten kann, weil der Große ist ja schon für mich zu groß. Ja. Hol ich den mal ein Junior-Size. Der ist zwar nicht viel kleiner, aber ja, schon ein Stück kleiner. Ja. Da hätte ich dir aber eher empfohlen, so einen Übungsball, Schaumstoff. Denn, ach so, nee. Was sie gezeigt. Naja, weil das Problem bei einem American Football ist, dass der aufgrund seiner unkontrollierten Flugbahn, die er hat, wenn man ihn nicht richtig wirft, habe ich festgestellt. Eiert er extrem und das kann dazu führen, dass man dass er gegen den Finger schlägt, ein runder Ball, dann mit dem Basketball passiert das ja auch gelegentlich mal. Ja. Da kann man sich ganz schnell die Finger verstauchen. Beim Football finde ich es noch gefährlicher. Deswegen fange ich den ja auch mal mit zwei Händen. Ja, selbst da kann es passieren. Also ich habe ihn mir auch schon gefangen, als ich mit zwei Händen gefangen. Achso, deswegen auch dein komischer Finger? Genau, deswegen war das mit meinem Finger so komisch, ja, der nicht mal so richtig gerade geht. So, warte mal, Football. American Football muss man bei Amazon bestimmt eingeben. Nee, ich habe ganz normal Football, NFL oder so eingegeben oder NFL Football. Oder ja, dann such mal hier. Ach, ich such mal. Jetzt bin ich blöd. Da kannst du ja selbst eingeben, NFL Football, kippen. Mensch. Ja, aber dann kann ich kann besser erzählen, wenn ich dabei nichts nebenbei mache. Ach so. Oh, du bist kein Zocker. Und nimm's mal hoch, damit es nicht so dumpf macht. Macht's dumpf? Ja. Bist du dir sicher? Also ein Football, ne, wenn der so eiert, dann schlägt er halt richtig aus. Und wenn man das hinten gegen die Finger kriegt, da kann man sich mal ganz schnell den Finger verstauchen. Ja, buy new, $15. Hä? Ist das Amazon.com? Ich weiß nicht, was du hier eingibst. Ja, ist .com. Nichts kannst du. Ja, und auf jeden Fall hast du dir einen Football geholt. Ja. Und ich dachte, damit du mal einen werfen kannst. Und damit man mal so ein bisschen probieren kann, treffen wir uns auf dem Sportplatz, ne? Und du warst ja nicht zugegen, du warst ja irgendwie weit weg. Campen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also jetzt in echt nicht virtuell. Wie, du warst nicht, du warst doch in echt weg. Ich war in echt weg, ja, und nicht virtuell, sag ich doch. Ja, du warst in echt weg und in echt campen, das muss man doch nicht dazu sagen, dass man in echt weg war. Als Videospieler muss man das dazu sagen. Ich sag ja morgens auch nicht, so Schatz, ich gehe jetzt in echt arbeiten, nicht nur virtuell. Ja, und auf jeden Fall bin ich dann halt ohne dich mit ein paar Freunden und mit Kindern auf den Sportplatz gegangen, wie man das so macht. Ja. Ja, weil Sport ist ja eine tolle Sache. Und was war jetzt denn Football? Von Wilson? 34 Euro? Ist ein guter Preis. Sag ich doch. Warum ist denn der so preiswert? Weil er nicht aufgepumpt ist, habe ich in den Bewertungen gesehen. Ach so? Braucht man da spezielle Pumpen für oder was? Nee, normale Ballpumpe. Ja, eben. Ja. Da verstehe ich die schlechte Bewertung überhaupt gar nicht. Ja, die kannst du manchmal, also es lohnt sich bei Amazon echt nur die schlechten Bewertungen zu lesen. Und wenn die Quatsch sind, dann kannst du das Produkt definitiv. Ja, siehst du, ich habe mir ein neues Navigationssystem geholt. Und da habe ich das genauso gemacht. Ich habe, also war ja eine Werbung. Ja. Dann habe ich mir das einmal angeguckt und dachte mir, schlechte Bewertung. Der Saugnapf fällt bei einem immer ab. Der hält absolut nicht. Ich mir dachte, Also das. Hält nicht an der Stirn, fällt immer ab. Nee, er hat schon geschrieben an seiner Frontscheibe. Und dann dachte ich mir, er ist bestimmt bloß zu blöd und hat das Ding immer nicht feucht gemacht, weil das muss man irgendwie immer feucht machen bei diesem Navigationssystem. Ja. Kenne ich schon von meinem Vater her, sein Gerät. Ja, dem Vater hält es auch. Den klebst du auch mal in die Scheibe. Den klebe ich auch immer in die Scheibe. Oder unter den Schuh. Ja. Nee, und dann hält es eigentlich auch, weil mir es am Anfang auch immer passiert ist, dass es abgefallen ist. Und dann meinte er, er macht er mal feucht. Und seitdem hält's. Gut zu wissen, siehst du? Vorher ja, zum Beispiel ordentlich das Navi ablecken und dann an die Scheibe damit. Nein, den Saugnapf bloß, Mensch. Dann meinte einer, das Touchpad, das muss man immer sehr kräftig drücken. Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Kommt, ja, wenn man Handschuhe anhat. Wenn man Handschuhe anhat. Nee, was ist mit Kapazität? Nee, ist mit Touch, würde ich sagen. Und nicht mit Kapazität. Ist nicht kapazitiv? Würde ich nicht behaupten, denke ich nicht. Nee, ich habe es nicht ausprobiert. Ist es nicht. Also ich weiß nicht, ob sich die TomToms geändert haben, weil wir haben auch ein TomTom, ein älteres, und da ist es mit Stift. Da kann man einen Stift auch verwenden. Es gibt ja auch kapazitive Stifte. Ja, das ist aber kein kapazitiver Stift. Okay. Ne? Nee, aber ja. Ich denke, das ist genau das Gleiche. Ja. Also gut, Football, ich habe es gerade gesehen, da ist man doch schon mit 30 Euro. Vielleicht habe ich jetzt auch... Was ist denn Wilson? Wilson ist ein Hersteller. Ach so, ich dachte jetzt irgendwie. Genau, die machen die offiziellen, ne, die machen die offiziellen NFL-Footballer auch. Hm. Und die machen, glaube ich, auch die von der vom AFVD, vom American Football Verband Deutschland. Und was gibt's noch so? Nee, wie? Ach, an Firmen? Ja. Nee, an Football. Also, weil ich sehe, du hast ja auch zwei. Ich habe genau, das ist auch ein Wilson. Das ist, glaube ich, sogar derselbe, den du da gerade gesehen hast, mit diesem Aufdruck, irgendwas mit Extreme oder so stand da drauf. Ja. Und dann habe ich noch einen anderen, aber gibt es auch diese sehen. Lederdinger in Junior Size? Nee. Doch, es gibt sogar diese ganz kleinen Leder. Ja, das ist auch Leder. Ja, die finde ich doch doof. Also man muss mal drauf gucken, Junior dass die Size geschnürt sind. Ne? Hm? Das ist dann, das macht. Das sehe ich aber immer so schlecht, oder? Ja, man sieht schon, ob das jetzt eine Naht ist oder ob das wirklich, also ob das jetzt so ein Gummi. Ach, du meinst da vorne die Nähte oder wie, oder jetzt an der Seite? Genau, so nee, immer. Die oben, die sind, das geschnürt. Ja, genau, das sieht man, ne? Ja. Ja, und da wollten wir, wie gesagt, erstmal dir, und da du nicht konntest, sind wir halt trotzdem hingegangen, mit dass die Jungs ein bisschen, genau, dass die Jungs ein bisschen Fußball spielen können. Und dann war auf dem Sportplatz gerade ein Fußballspiel. Also ich habe auch einen Beitrag zugeschrieben, wer sich das jetzt dann gerne nochmal im Nachgang im Detail durchlesen möchte, kann es da tun. Hättest du in Vorbereitung auf die Sendung auch machen können. War zu spontan. Das aber egal. Perfekte Ausrede. Und auf jeden Fall waren wir halt auf diesem Platz, und auf einmal, wie dann das Spiel vorbei war, da waren auch so Jugendliche, wo ich dachte, die sind doch garantiert irgendwie das erste Mal an der frischen Luft in ihrem Leben, mit einem Basketball und total komplett schwarz angezogen, spindeldürr, knallweiß. Also ein Zocker. ja, genau. Und wo du dachtest, ey cool, die haben so einen Sportplatz geschafft, das ist wahrscheinlich das Ding überhaupt in ihrem Leben. Und wo man sich so innerlich auch gefreut hat, dass die es halt ganz geschafft sportlich betätigen. Ne? Und die spielten da Basketball. Und auf jeden Fall, oder sie warfen halt den Ball immer auf den Korb. Ja. Der Sport ging bei denen auch eher so stehend vonstatten. Und auf jeden Fall, ja, wir lachen jetzt, wir waren ja selber so. Ja, eben. Nein, und auf jeden Fall wurden die auf einmal durch den Zaun blöd angemacht von einem, also blöd angemacht, sage ich jetzt, wurden halt von einem älteren Herrn, der war etwas grimmig und erzählte was von Polizei. Ja. Und dann dachte ich so, die haben bestimmt irgendeinen Scheiß gemacht. Und jetzt verjagt er die vom Sportplatz, deswegen, wer weiß, was die mal gemacht haben. Hm. Wobei ich mir das nicht vorstellen konnte bei denen. Ne? Da die ja das erste Mal auf dem Sportplatz waren. Wahrscheinlich. Ja, gut, Alibi, ich war bei Walter Borka. Nee, oder das war so hier so der Sportplatz-Türsteher, weißt du, ey, ihr passt hier nicht auf den Platz. Sieht euch Tonschuhe an. Die haben sich schon gefreut, so endlich sind wir drauf, aber. Ja, nee, auf jeden Fall, ne? Und erzählt doch was von Polizei und so, und dann die hauten dann auch ab, so. Und so neugierig, wie du warst, bist du hingegangen. Nee. Und ich dachte, okay, und wir haben dann weitergemacht, da rumgedallert auf dem Sportplatz. Hm. Und kurze Zeit später stand der vor uns und sagte, so, hier, runter vom Sportplatz. Hm. Und ja, das haben wir halt nicht verstanden und sagten, wie jetzt runter vom Sportplatz. Und dann sagt er, ja, runter, die Polizei ist schon unterwegs. Ja. Und die dann, hä, was will er so? Weißt du, warum kommt der jetzt gleich mit Polizei und so? Und dann hat, also Rudi war halt auch echt ein bisschen angepisst, muss man jetzt ehrlich sagen, von dieser harschen Art, ne? Ja. Und dann habe ich halt Rudi erstmal zur Seite, dass ich mit dem alleine so, und ich sage, was ist denn los? Ja, das ist kein öffentlicher Sportplatz und so, und dann dachte ich, hä, seit wann denn das? Weil ich gehe ja einmal in der Woche da drauf halt morgens laufen. Hast du ihm das gesagt? Nee, habe ich ihm nicht gesagt. Geht ihn ja einen Scheiß an. Ja, eben. Ja. Und zudem, wenn wir am Wochenende da raufgegangen sind, waren manchmal auch gar keine Vereine da, und dann konnte man da drauf, dann hat man da sagen, da waren früher mal so viele Leute drauf. Das ist voll im Sommer da. Ja, eben. Ich war ja da früher auch. Wir ziehen dann schon die Oberteile aus, damit es ein bisschen leerer wird, weißt du, dass sie dann sagen, Sixpack. Ja. Weißt du, dann Football in der Hand, oberkörperfrei, und dann lichtet sich der Platz, so dann wechselt das Publikum. Du bist ja weiße Terry Tate. Dann kommen die jungen Frauen, weißt du, dann so Office Lane Breaker. Ja. Julia hat zugehört. Nee, da kommen natürlich keine jungen Frauen, da wohnen ja keine im Viertel. Ja. Auf jeden Fall, dachte ich, habe ich nicht verstanden, was er wollte. Ja. Und der war halt echt schon stinkig, ne? Klar, der wollte da die Tore zuschießen. Ja, wenn er da alle 10 Minuten da jemanden vollquatscht. Genau, und das waren einige Leute auf dem Platz noch, ne? Und jetzt hast du natürlich Kinder bei, und dann denkst du dir, okay, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt da. Rudi auf ihn zu hetzen. Nee, irgendwie dem da zu zeigen, mal gucken, wer schneller rennen kann oder so, weißt du? Sondern lieber der Sache, die er da will, Folge leisten, ne? Ja. Und das später auf andere Art und Weise ausdiskutieren. Hm. Also sind wir von dem Sportplatz runter. Er hat mir zufällig noch einen Namen genannt, wo er meinte, ja, soll ich mit der Dame klären, ne? Ja. Und der Name, den er mir nannte, war mir halt ein Begriff, weil durch meine Arbeit beim American Football muss ich irgendwie mal auch, ja. Ich wusste zumindest, dass die genau in der Position sitzt und der richtige Ansprechpartner dafür ist. Ne? Mhm. Ja. Erste Connection. Und ich kannte sie ja nicht. Also ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang ich mal mit ihr Kontakt hatte. Vielleicht wegen irgendeinem Footballspiel, was wir organisiert haben. Vielleicht, ja. ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich ihr eine Mail geschrieben, ne? Und habe halt gesagt, dass ich es halt nicht verstehe, warum auf einmal der Sportplatz nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Hm. Zumal der Typ noch sagte, hier, da vorne steht doch ein Schild. Ja. Also ich gehe auf dem Sportplatz, der hat ungefähr 4 oder 5 Eingänge, ja, ja, an verschiedenen Seiten. Ich habe noch nie ein Schild da gesehen. Ne? Hm. Auf jeden Fall habe ich am nächsten Tag eben gleich die Mail rausgeschickt, am Montag auch die Mail rausgeschickt an, ja, die Frau. Und habe ihm gesagt, was es soll, der Sportplatz, der hält halt die Kinder von der Straße und wie soll ich jetzt meinen Kindern erzählen, dass sie mir auf dem Sportplatz dürfen. Ja. Ne? Also da bauen die hier einen riesen Sportplatz hin. Und der steht am größtenteils leer. Ja, und du sagtest ja vorhin im Vorgespräch, vielleicht gehört der Schule, die daneben ist. Ich bin mir eigentlich sogar ziemlich sicher. Glaube ich nicht. Ich ging an diese Schule und wir durften diesen Sportplatz nicht benutzen. Echt? Ja. Mhm. Ich glaube eher... Also das habe ich jetzt natürlich... Ich habe das mal durch Dreiecken gehört. Ja, die Schule ist Hauptnutzer jetzt im Moment. Ja. Und Vereine halt, ne? Ja, und warum dürfen die den benutzen? Wenn den da nicht. Keine Ahnung. Also ich habe ja gleich auch noch ein paar Details dazu. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich der Meinung bin, der wurde von öffentlichen Geldern gebaut, der Sportplatz, ne? Ja. Aus irgendeiner Kasse. Na, denk und ich mal, glaube ja, nicht, dass die Schule da einen Cent zubezahlt hat, den Sportplatz zu bauen, das glaube ich nicht. Also das könnte ich nur in Erfahrung bringen, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Mit den Geldern, das denke ich auch. Ja, und dann fände ich es halt noch blöder, den einfach zuzumachen. Ja. Und um jetzt schon den Beitrag am Montag vorzugreifen, der jetzt noch kommen wird, wo ich die Antwort ja auch poste, ne? Achso, ja. Es ist so, in meiner Tätigkeit im Schulrat kam der Bezirk auf die Schulen zu oder der Senat, ich weiß nicht mehr genau, und sagte, lass doch mal die Schulhöfe offen nach Feierabend, damit die Kinder dort spielen können, die Jugendlichen. Okay, das finde ich Quatsch. Ja, natürlich, die machen die Sportplätze zu und die Schulhöfe auf, was ist denn das für ein Quatsch? Ne? Ja, aber ich sag mal, bei der Schule, da gibt es bestimmt ein paar Bekloppte, die irgendwas kaputt schmeißen oder so. Und beim Sportplatz gibt es ja nicht viel Müll. Doch, beim Sport, und genau das ist nämlich der Punkt. Ach so, der Rasen. Deswegen, genau, das ist ein riesen Kunstrasenplatz und der ist beschädigt. Und wenn ich morgens laufe, sind wirklich aufgerissene Chipstüten liegen da rum und zerschlagene Flaschen. Sie sagte aber mir... Aber haben doch Flash-Security. Das finde ich eben auch, ne? Also um Lösungsvorschläge können wir gleich mal am Ende machen. Ja. Aber sie sagte, der Grund ist, dass da eben als Hunde Auslaufplatz wird das genutzt, was ich eine Sauerei finde. Ja, das finde ich Die Hunde würde ich da an den Zaun nageln oder durch die Maschen einzeln durchziehen. Auf den Platz scheißen, wa? Ja. Dann als Abkürzung, weil der ist sehr groß, der Sportplatz. Ich habe es mal ausgerechnet, fast 4000 Quadratmeter groß ist der. Echt? Ja. Das heißt, Leute laufen halt dann in das eine Tor rein und auf den anderen Tor raus. Ja. Finde ich jetzt nicht so tragisch. Dann wird es angeblich als Partyplatz benutzt, was ich auch nicht so denke, was stimmt. Klar sind da viele Jugendliche und die feiern da nicht unbedingt, weil ich denke, da gehen echt nur welche hin, die auch sportlich sich betätigen wollen. Ich sag mal, wir haben damals Fußball gespielt und wenn es so dunkel wurde, dass da wirklich nichts mehr sehen ist, dann haben wir uns in der Ecke gesetzt und die getrunken. Genau. Und das war nämlich eigentlich ursprünglich auch immer das Problem, fand ich, mit dem Sportplatz, dass das Licht aus ist. Ja. Das Licht ist halt, das Problem hatte ich mit Rudi, als wir unsere Football-Einheiten da gemacht haben. Ja. Wenn da kein Verein ist, ist das Licht aus. Ne? Ja, richtig, das heißt, gerade im Winter stehst du da echt im Dunkeln. Und das fand ich immer blöd. Ja. Aber du bist halt raufgekommen. Ja. Und das ist halt jetzt nicht mehr so. Man darf, und das ist die Information, die sie mir gegeben hat, den Sportplatz nutzen, solange da Vereinsbetrieb ist. Ach so, also nur wenn ein Verein da ist. Ja, darfst du ihn auch nutzen. Ja. Ansonsten, wenn er nicht beaufsichtigt ist, der Sportplatz, dann darf nicht genutzt werden. Okay. Ist ja nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Und tatsächlich war an meinem Laufdienstag, alle Tore zu, was sonst nie der Fall ist. Hm. Ja. Und jetzt hatte ich mal geguckt wegen dem Schild und es gibt ein Schild und im Beitrag seht ihr auch ein Foto. Man muss wirklich ganz, ganz, ganz genau gucken, dann sieht man es auch, weil du musst dir vorstellen, an dem Sportplatz ist kein einziges Gebüsch gepflanzt. Ja. Aber genau, wo das Schild steht, davor ist ein Gebüsch gepflanzt. Und das geht echt über den. Ja. Das geht. Das kann ich dir mal zeigen. Das kann ich dir mal zeigen. Weil das ich ist, muss sowieso mal wieder die Fotos bearbeiten. Ja, denk dran, Flickr hat nur die letzten 200 im Angebot. Ja. Da, ich habe ja schon mal wieder was gemacht. Und zwar. Was kostet denn da eigentlich der Premium-Account? Achso, dürfen wir das? 24 Euro. Das ist das Schild, ja? Und also, das ist im Winter. Und dieses jetzt? Ja, okay, aber da. Jetzt ist da noch, jetzt ist noch kein, jetzt ist noch kein Grünzeug dran und man erkennt wirklich nur ganz vage, dass da irgendwie ein weißes Schild drin sein muss. Das ist wirklich durch das Gebüsch durch. Da habe ich mich mit dem Fotoapparat in das Gebüsch reingedrängt und man kann selbst dann nicht wirklich lesen. Hier steht irgendwas mit Sportplatz, dann Nutzung und dann hört schon auf. Ja, ja, irgendwas mit Motorradfahren. Also man darf wahrscheinlich Motorradfahren auf dem Sportplatz. Ich weiß es nicht. Ja. Das ist die Sportplatzgeschichte. Also die Lösung, die ist halt sehr unbefriedigend, nur weil der Sportplatz Schäden davonträgt, was ich nachvollziehen kann und auch nicht in Ordnung finde. Den deswegen komplett zuzumachen, finde ich, ist das ist einfach mal der einfachste Weg und der sinnloseste. Weil hier sind genug Jugendliche, die da gut ihre Zeit verbringen könnten und so überlegen sie sich halt irgendwas anderes, was sie machen. Ja. Da ist die Frage, was denn lieber ist, dass sie mit dem Fußball auf dem Platz rumrennen oder irgendeinen Quatsch auf der Straße spielen. Oder auf dem Schulhof auf dem Tischplatz rauchen. Ja. Nee, wir haben das ja einstimmig abgelehnt, diese Anfrage des Senates oder des Bezirksamtes. Dafür ist ja der Schulrat da. Ja. Da haben wir gesagt, nö, nichts ist. Dann kommen die an der Grundschule, spielen dann Jugendliche, die sonst den Sportplatz kaputt machen, gehen dann auf dem Grundschulhof und lassen dann die Ketten liegen, weißt du? Ja, also. Das ist echt idiotisch. Ja, du hast es schon gesehen. Okay, damit haben wir das Sportplatzthema ja eigentlich abgeschlossen. Ja, damit haben wir das Sportplatzthema ja eigentlich abgeschlossen. Ist ein Taxi. Ist halt kacke. Also das ist wirklich kacke. Ja, aber da bin ich der gleichen Meinung. Trotzdem werden wir es nochmal versuchen, wenn da am Wochenende irgendwie Spiele sind, weil jetzt ist auch Saison, muss jetzt irgendwie starten, nehme ich mal an. Beim Football ja auch. Da geht es jetzt auch los mit der Saison von den niederen Ligern. Hast du schon mal Kontakt aufgenommen? Ich hab geguckt, es war Tatsache ein Zeitungsartikel in der Zeitung gewesen. Nein, ja. Die haben einen neuen gefunden. Die haben jemanden gefunden, der schreibt anscheinend, ja. Mit Fotos, war keins von mir. Ja. Nee, also es geht jetzt los, habe ich dann erzählt. Nee, die haben doch noch selber Fotoapparate. Die haben doch jetzt letzte Saison schon ordentlich selber geknipst. Ja. Nee, und selbst wenn, also was ich damals gemacht habe, würde ich jetzt auch uneingeschränkt den zur Nutzung zur Verfügung stellen. Ja, ja, genau. Also gucken wir mal, das mit dem mal Bälle werfen, das halt mal behalten wir im Auge. Ja, ne? Aber nicht, da ist ja noch eine Wiese. Was? Da ist ja noch eine Wiese. Und wenn nicht, ist da noch eine Wiese, eine voll gekackte Wiese. Du musst mal gucken, es ist ja alles da mit Hundekot übersät. Ja, Hauptsache, die Hunde dürfen irgendwo hinkacken, weißt du, aber auf den Sportplatz gehen. Lass mal ein Kind auf die Straße kacken. Ja, dann wäre das Theater groß. Hatten wir, glaube ich, aber schon. Alte Leute auf die Straße kacken lassen, wäre auch der Theater groß. Das hat mal bei Radio Fritz einer angerufen, der gerne vor Hauseingängen kackt. Echt? Was ist das für ein Hobby? Ich weiß nicht. Landen so Leute nicht immer bei Domian in der Sicht? Ich musste so lachen, weil ich dachte, wie kloppt ist der denn? Ja. Du hast dir gerade auf dem iPad ein Bild geöffnet, und zwar ein Taxi, was ich neulich entdeckt habe. Nicht schlecht. Und zwar ein Hammer. Ja, also so ein fetter Jeep, der stand hier vor der Tür unten und vom Weiten habe ich schon gesehen, irgendwie Taxi, da was ist das für ein Taxi? Und Tatsache, und hinten steht auch drin, kann man leider nicht lesen, Hummer fahren zum Taxipreis. Cool. Ja. Da steht ja bestimmt irgendwo auch die Telefonnummer mit drauf, wa? Na, dachte ich auch. Ich habe auch im Internet gesucht, habe leider nichts dazu gefunden. Aber ich habe, und das hier. Radioactive. Naja, irgendwie, hier, so habe ich es halt vom Weiten nur gesehen, ne? Hier ist es. Und dachte, hä, was denn das? Und habe schon da erkannt, dass es ein Taxi sein muss. Ja. Und fetter Jeep, also wirklich, ich weiß gar nicht, wie hoch der ist. Bestimmt 2 Meter ist der locker, oder? Ja, Ja. Aber kommt auch ein Beitrag zu nächste Woche. Da kann man sich die Fotos dann nochmal auf dem Blog richtig angucken. Also www.silfmedia.de/blog. Da habe ich auch noch eine witzige Geschichte. Ja, dein Kumpel, Mikrofon ist da. Ein Kumpel von mir. Muss ich so nach. Ein Kumpel von mir, der hat mit seinem Bruder zusammen für seine Eltern zum Hochzeitstag so eine Limousine geordert, womit die dann durch die Gegend fahren können. Die hier um die Ecke, diese lange weiße? So eine lange weiße ist das. Ja, hier ist hier um die Ecke. Ja? Ja, hier um der Ecke ist eine. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, als der Tag dann da war, wo die Fahrt losgehen sollte, war die Limo nicht mehr da. Echt? Ja. weil die irgendwie mit ihren Terminkalender wohl durcheinander gekommen sind oder irgendwie so. Und ich weiß gar nicht, ob Julia den zufällig kennt. Ja. kann nur sein, dass sie woanders... keine Ahnung, auf jeden Fall war es dann so, dass die ohne Aufpreis dann mit dem Hammer-Limousine fahren. Cool. Die sonst, glaube ich, 300 Euro mehr kostet oder so. Warte mal, diese Hammer-Limousine, habe ich die nicht mal irgendwo fotografiert? Die haben wir irgendwo auch schon mal gesehen, ja. Ja. Die habe ich in Hackischen Markt irgendwo da hinten gesehen. Aber boah, ist das ein Teil. Jetzt muss man mal wieder ans Gewissen auch appellieren. Das ist natürlich eine Menge Sprit, was da verbraucht wird. Ne? Und wir wissen ja, dass wir mit Spritverbrauch der Umwelt nicht gerade einen Gefallen tun. Das machen die Japaner auch. Ja. Jetzt haben wir es hier auch mal drin, ne? Ja, genau. Ein Kollege hat mir erzählt, er war heute tanken. Er hatte sehr schlechte Laune gehabt, als er in die Firma kam, weil er war tanken. Er hat sein Motorrad betankt. Wie viel passen denn da drin? 20 Liter und hat 30 Euro bezahlt. Und er hat es in Ostmark umgerechnet. 600 Ostmark hat er bezahlt für die Tankfüllung. Oh Gott. Ja. Die Hälfte der Sendung ist schon um. Ja. Da beschwert er sich da. 30 Euro. Ich bezahle immer 60, wenn ich voll tanke. Was bezahlen wir jetzt für eine Tankfüllung? Ich tanke nicht mehr voll, ich tanke nur noch für 20 Euro. Auch mal dreimal hintereinander. Genau, und dann fährst du zur nächsten Tankstelle. 20 Euro, nee, musst du bis zur nächsten Tankstelle reichen. Cool, da hätte ich meinem Kollegen ja sagen können, wir tanken nur für 20 Euro. Nee, er hat gesagt, wir würden, ich habe ihm erzählt, dass wir einen Minivan haben, und er hat gesagt, wir würden so um die 100 Euro beim Volltanken bezahlen. Also man muss ja auch nicht voll tanken, es schwappt ja auch über, wenn es so bis oben voll ist. Ich habe in Mecklenburg-Vorpommern für 1,49 getankt. Das ist doch günstig. Ja. Oh, was hatte ich nicht mehr viel von, als ich hier war. Nur die Hälfte oder so. Ja, nicht mal. Na doch. Holger, du musst mit unseren Zuhörern sprechen. Die hören noch was. Ich höre mich doch über die Lautsprecher. Ja, Kopfhörer. Du. Aber es gibt ja auch Zuhörer, die gerade vielleicht U-Bahn fahren und da macht es gerade rabbel, rabbel, rabbel, rabbel. Ja? Und die hören dann nur Sachen. Okay, also wer ich erinnere mich an die Strecke U2, die macht ja dann nochmal. Genau, die Quietstrecke, die U2-Quietstrecke in Berlin. Also wer Holger deutlich hören will, der sollte dann mal den linken Nippel ins Ohr stecken. Ich kann mich entsinnen, du hattest mich mal angehauen, hast gesagt, oh, in der Sendung war ich total schlecht zu hören und du total laut, hast du mir erzählt. Ja. Bis ich dir das Geheimnis erzählt habe, dass jeder auch sein eigenes Ohr hat. Ja, ne, damals haben wir ja noch mit einem Stereo-Mikrofon aufgenommen. Hat man da doch? Ja. Da ist ja dasselbe. Ja, stimmt, genau. Ja. Und da hatte ich das Stereo-Mikrofon immer so gedreht, dass jeder eine Seite hat, ne? Ja. Dadurch habe ich mich so schlecht gehört, weil auf Arbeit muss ich auch meine Maschine hören. Echt? Und deshalb hatte ich immer ein bisschen linken Nippel im Ohr und die rechten nicht. Ja, dann merkt ihr einfach, was du erzählst, und dann nimmst du mal den anderen Nippel ins Ohr. Ja, ich habe mich ja noch gerade so verstehen können. Ach so, na, dann ist ja gut. Ja. Genau. Ja, das Bild, was du jetzt gerade offen hast, das habe ich fotografiert, vorm Roten Rathaus. Nee, ich bin da spazieren gegangen vom Roten Rathaus. Das war übrigens in der Mittagspause, in der ich die Schlägerei aufgelöst habe. Ach so, ich dachte, wo du dich sonnen wolltest. Ja, nee, da lag tatsächlich ein Mann daneben auf der Bank, wo ich dachte, na, der ist bestimmt am Ende des Tages grün. Nee, und da stand ein Schild auf dem Boden und da stand Kontrollbereich, Vorsicht, Strahlung. Ja. Dann stand vor der Baustelle da und das war dann mit Rasierband auch so abgesperrt. Ich war wirklich nur so irgendwie, was der Zoom hergab, nah genug dran, um dann ein Foto von zu machen. Achso, das ist jetzt, du hast in die Absperrung rein fotografiert. Das Trassierband ist weiter höher gewesen. So. Das Schild war recht klein. Wahrscheinlich, um keine Panik zu erzeugen. Ich hatte ein paar Wochen vorher war ein großes gelbes Schild und da stand groß Gas drauf. Und dann haben sie auch alles abgeriegelt, dann durfte man da nicht lang. Kontrollbereich. Ja, woher hat das hergestrahlt? Jetzt sagt man nicht, die machen einfach was Probe. Nee, das ist eine Baustelle. Das ist die Baustelle. Und zwar da, wo das Rote Rathaus ist, da wo das alte Rathaus gerade ausgebuddelt wird. Ja. Keine Ahnung, was da strahlt. Ja, die und Sonne. Da bin ich halt zur Mittagspause gegangen und dachte, isst du irgendwo am Alex gemütlich eine? Ja. Isst da eine. Ich rauche nicht, das hört sich hast du eine an. Vernascht? genau, isst du gemütlich irgendwo was, ne? Und bin halt ganz verträumt die Rathausstraße lang spaziert und auf einmal quasi da. Auf einmal war sie da. Die Rathausstraße, muss man noch dazu sagen, ist eine reine Fußgängerzone. Wir haben auch gerade telefoniert. Ich habe gerade mit Julia telefoniert gehabt. Ja. Aber nee. Das kommen wir gleich zu. Erstmal die Rathausstraße für alle Nicht-Berliner ist eine Fußgängerzone komplett. Also da fährt auch kein Auto, ne? Alex Rathaus. Das ist da, wo die Straßenbahn. Komplett fährt, der Alex ist eigentlich. Nee, das ist direkt vom Rathaus die Straße, die an diesem hohen Häuserblock vorbeiführt. Ach so, also nicht Richtung Fernsehturm, sondern in die andere Richtung. Von wo aus du kommst, ist da wichtig, um vom dir. S-Bahnhof. Wenn du vom Bahnhof gehst, Richtung Fernsehturm. Wenn du aus dem Bahnhof rauskommst, gehst du Richtung Fernsehturm. Und das ist alles Fußgängerbereich. Also es ist eine Riesenfläche, wo nur Fußgänger eigentlich dürfen. Ja. Das Problem ist, da sind auch die Rathauspassagen, die müssen ja beliefert werden. Ja. Und da wohnen auch viele Leute, das heißt, da muss auch mal ein UPS-Mann hin. Jetzt kann er ja nicht jedes Mal ins Parkhaus fahren, wenn der da irgendwo was beliefern muss. Also haben sie jetzt über die Jahre angefangen, erstmal da Poller hinzustellen, dass da Leute reinfahren dürfen. Und mittlerweile ist es so, dass es halt ganz offiziell der Poller immer offen ist und da Autos rauffahren. Und mittlerweile fahren die nicht mehr im Schritttempo, obwohl es halt alles voll ist mit Touristen. Also wie bei Kaufland. Nur mit dem Unterschied, dass Kaufland halt ein Parkplatz ist mit richtig Straße und das ist halt komplett Fußgängerbereich. Ja, und auf jeden Fall, übrigens, das war die Räusper-Taste, die würde einfach wegdrehen und die Hand von Mund. Nee, und auf jeden Fall fahren da halt mittlerweile auch Autos und mich nervt es manchmal auch, weil die auch mittlerweile ordentlich zügig fahren und du als Fußgänger gerade mit Kopfhörern im Ohr echt aufpassen musst, dass du nicht über den Haufen gefahren wirst. Und ich ging halt so lang und telefonierte gerade mit Julia und auf einmal hörte ich irgendwie quietschende Reifen und dann lautes Rumgeschrei und da habe ich gesehen, so in Sichtweite, wie ein Typ an der Autotür von einem der Fahrer, die da halt über den Gehweg fuhren, stand und versuchte, die Autotür aufzuzerren und den Typen da aus dem Auto zu holen. Ne? Und er war hoch aggressiv gewesen, der Typ. Kann ich manchmal verstehen. Für mich sah es erst so aus, dass der Radfahrer halt der Aggressor ist, ne? Ja. Und dann dachte ich, ja, was kannst du jetzt nicht einfach, weil das ist so in Blicknähe, kannst du jetzt nicht einfach da vorbeilaufen und die beiden sich da die Köpfe einschlagen lassen. Kannst ja noch ein Foto machen können. Damit hätte ich die Situation sicherlich auch entschärft. Und ich hatte halt Julia da gesagt, du, ich melde mich gleich nochmal und habe aufgelegt. Und bin dann halt hin. Todesmutig, wie er ist. Ja, und jetzt ist, also man muss jetzt ehrlich sagen, ne, man wird immer von Zivilcourage erzählt, aber man begibt sich ja selber auch in eine etwas ungünstige Situation. Ne? Vor allem, wenn keiner weiter hilft. Ja, und ich bin halt erstmal hin weil, und dachte, nimmst du dir erstmal den nicht so aggressiven Menschen vor, weil da habe ich es gemacht wie in einer Terrarienkunde, wollte ich es machen. Da ist es nämlich so, wenn du zwischen zwei Tiere, die miteinander nicht klarkommen im Terrarium, machst einfach eine Wand dazwischen. Hm. Wenn die sich nicht sehen, sind die auch ganz ruhig. Ja. Ne? Und ich dachte, wenn die halt erstmal so auseinander sind, dann entschärft es die Situation schon von alleine und bin halt zu dem einen hin. Und zum Glück hatte der andere Typ, der aggressivere, mit seinem Fahrrad immer zu tun, weil er musste sein Fahrrad festhalten und wollte gleichzeitig den Typen verprügeln. Und der andere war mittlerweile auch schon aggressiv, dass er halt auch mit der Autotür mit hart gegen den vorging, weißt du? Und dem da versuchte, ihm seine Autotür von Latz zu knallen und so. Und bin halt hin und hab gleich so hier, okay, hör auf damit, es bringt dir nichts. Und dann habe ich schon im Augenwinkel gesehen, kam auch noch ein anderer an. Und hinter mir im Rücken kam ein UPS-Fahrzeug, wo ich dachte, jetzt wirst du ja auch noch von so einem blöden UPS-Fahrer über den Haufen fahren und guckte. Und das war so ein bulliger Typ, ne? Ja. Und der hielt halt an und stieg so ganz gemütlich aus, weißt du? Und mittlerweile waren die beiden dann schon auseinander. Und der Radfahrer, der hat dann wahrscheinlich auch eingesehen, dass es halt sinnlos ist. Hm. Der war zwar noch, der kochte innerlich total, ne? Und entfernte sich und den hörtest du nur von weitem so. Weißt du, der wäre echt explodiert. Ich dachte, der wird gleich grün. Und dann. Das war so ein Männchen aus Minecraft. Wahrscheinlich. Und dann sagte der Autofahrer halt so, der Herr, der war etwas älter, also ich denke mal so Anfang 50. Ja. Ach, lieber Scheiß, wenn man sagt älter und sagt irgendwas mit 50, aber ja, so ungefähr muss der gewesen sein. Und der sagte da, ich lass mich doch nicht von so einem, böse Wort mit Xer hinten, blöd anmachen oder so. Ja. Und da sagt der alte Mann ganz gelassen, wissen Sie was? Sie sind der Wichser. Sie fahren hier jetzt wie eine Wilde. Jetzt hast du es gesagt, oh mein Gott. Sie, liebe Kinder, explizit. Das nicht gehört. Ja, nee, weißt du, sie fahren hier auf dem Bürgersteig halt so, ich habe es nicht ganz mitgekriegt dann, weil für mich war das dann erledigt, ich wollte da jetzt nicht weiter, ich hatte Hunger. Was ist denn nun eigentlich passiert genau? Nee, ich hab's halt nicht mitgekriegt. Und dann ist der Typ in sein Auto gestiegen und ist mit volles Fund wieder weitergefahren, wo ich dachte, ey, 200 Meter weiter hat er da wieder den nächsten in der Scheibe zu hängen. Ja. Ne? Und dann dachte ich halt. Also so, war er wohl der Schuldige. Ja, eben, da dachte ich so, wie sich so eine Situation halt umkehren kann, wenn man sie eben genauer weiß. Ich nehme mal an, der wird da halt nicht gerade im Schritttempo gefahren sein, wird einen Radfahrer geschnitten haben oder was auch immer und dem Radfahrer wird das angekotzt haben. Ich meine, Radfahrer fahren auch wahrscheinlich nicht immer so sachte. Ja, eben auch Fußgängerzone. Da haben sich ja zwei gefunden. Ja, genau. Und dann, dann wie gesagt, war für mich das Thema erledigt. Ich habe meine Kopfhörer wieder aufgesetzt, habe Julia angerufen und gesagt, dass ich nur lebe. Das war mal ärgerlich, sowas. Ja, ist schon ätzend. Ist schon echt ätzend. Ja. Genau, das war... Ich hatte auch letztens den Fall, dass ich zu meiner Schwester fahren wollte. Links abbiegen musste. Du weißt ja, ich habe immer Angst beim Links abbiegen. Also nur nicht mehr. Aber. Ja, seit dem Podcast nicht mehr. Also wer sich erinnert, wir hatten mal einen Podcast über Ängste und Neurosen gemacht und hat Maren erzählt, was ihr Tick ist und ich habe meinen Tick erzählt und Holger hat auch von seinem Tick erzählt. Links das, abbiegen ist genau. Ein Problem. Aber nicht mehr. Nicht mehr. Das ist schön. Und was mich dann halt tierisch geärgert hat, ich musste halt links abbiegen, meine Ampel war grün. Ich habe ein bisschen geträumt. Ein bisschen geschlafen. Ich habe ein bisschen geträumt, die Ampel war grün. Ich wollte gerade losfahren, als ich es gesehen habe. Da kommt mir tatsächlich noch ein anderer Linksabbieger von der Seite entgegen. Ja, wo ich mir dachte, mein Gott. Ja, und auf der Landsberger Allee siehst du das auch jedes Mal, obwohl du schon längst grün hast, so als Geradeausfahrer, so kommt immer ein Linksabbieger an. Du, ich glaube, es liegt daran, dass Autofahrer... Die Ampeln zu knapp geschalten. Nee, ich denke, wenn man fährt ja nur Auto, weil man schneller an sein Ziel kommen will. Ja, das heißt, weil es bequemer ist, weil du musst dich ja nicht... Nein, du hast potenziell Leute im Auto sitzen, die halt eilig haben. Ne? Ja, klar. Und dann mal die 2 Sekunden zu warten an der Ampel... Ja, gut. Ich muss ganz zugeben, ich fahre auch manchmal bei Orange. Aber das mache ich eigentlich auch nur, also sonst ärgert mich das eigentlich nicht, weil nebenbei mache ich irgendwas anderes oder so. Ich höre gerne Radio. Ja, du sollst doch aber, wenn du Auto fährst, dich aufs Fahren konzentrieren. Ja, aber wenn ich an der Ampel stehe, kann ich auch mal schnell auf dem Handy rumtippern. Ja, eigentlich nicht. Ja. Mach ich aber. Aber warte mal, Holger, um dich da jetzt rauszuziehen, das ist aber bestimmt schon 10 Jahre her, wo du das gemacht hast. Na klar, mit 24. Wie, mit 24? Ich bin jetzt 24, vor 10 Jahren. Ach so, ich wollte gerade sagen, du bist doch gar nicht so alt, dass du vor 10 Jahren 24 warst. Ich weiß, es sieht aus wie 21. Nee, total. Ja, dann mache ich das immer so. Verstehe. Ansonsten höre ich ja immer ganz gerne Musik, also ich bin ja voll der Radio-Fan. Also stört mich das eigentlich in der Regel nicht, wenn ich an einer roten Ampel stehen muss. Also wenn ich zur Arbeit fahre und wirklich an jeder scheiß roten Ampel stehen muss, dann muss ich das auch haben. Du musst dir lange Podcasts anhören, weil dann sagst du dir, ach scheiße, jetzt bin ich schon am Ziel, hätte ich noch eine Runde fahren. Das kotzt mich an, ich habe keine Zeit mehr zum Podcast. Ja, hörst du im Radio, im Radio geht ja nicht Podcast, dann hörst du im Auto Podcast? Nee. Warum nicht? Weil meine Fahrtwege zu kurz sind. Ach so, das ist natürlich dumm. Wenn ich nach MacPom fahre, dann fahre ich ja meistens volle Knecke. Und dann ist es so laut, dass ich kaum noch was von der Sprache verstehe. Fahr doch gemütlich. Ja, das stimmt. Das ist wirklich problematisch, wenn man schnell fährt, dass es die Umgebungsgeräusche dann extrem laut sind. Ja. Das ist auch in der U-Bahn so. Also in manchen Linien kannst du auch nicht. Die U2. Ja. Genau. Ja, die ist schon heftig, die U2. Also da muss man schon voll aufdrehen. Das stimmt. Ja. Ja. Hat er noch eine Geschichte? Was waren denn noch? U-Bahn. Ach, jetzt habe ich das schon verraten. Jetzt habe ich die Pointe verraten. Und zwar, ich wurde von einem Jugendkumpel zur Arbeit gefahren. Ja, mit der U-Bahn. Mit der U-Bahn, genau. Und du durftest vorne drin nicht stehen? Nein, durfte ich nicht. Und zwar war es so gewesen, ich saß auf dem Bahnhof und wartete halt auf die U-Bahn und dann sah ich, wie ein U-Bahn-Fahrer da stand und er hatte halt eine Sonnenbrille auf, deswegen habe ich nicht so gut erkannt. Und wie er sie abnahm, um in die Bahn zu steigen, die er fahren sollte, dachte ich, das ist doch ein Kumpel von mir. Ja. Ein Jugendkumpel, mit dem ich jetzt bestimmt schon 10 Jahre, wenn nicht sogar länger, nicht gequatscht habe. Und auf jeden Fall ja, war dann halt zu spät, auch ihn anzusprechen, und ich habe da auch nicht so gute Erfahrungen mit Leuten auf der Straße anquatschen. Oh. Genau. Ja, ich habe, ich saß ja auch nicht neben ihm, deswegen. Ja. Nee, ich habe ihn dann halt auch nicht, ich habe es auch nicht forciert, ihn irgendwie anzuquatschen, weil ich habe schon zweimal die Erfahrung gemacht, dass das nicht so gut ankommt. Ja. Also ich habe einmal... Nach langer Zeit, da verändert man sich? Nee, nicht deswegen. Also der eine Fall war gewesen, dass ich jemanden in der U-Bahn eine halbe Stunde gegenüber sitze und die ganze Zeit denke... Die kenne ich doch. Ja. Und wie wir ausgestiegen sind, dachte ich, ey, jetzt haust du sie mal an. Ja. Und sage so, wenn wir die Treppen hochgehen, hole ich auf und sage, na, fahren wir zur Arbeit? Und sie, ja, drehte sich schnell weg und ging ganz schnell weiter. Und dann habe ich die festgestellt. Was war denn das für eine billige Anmache? Ja, von nahen habe ich dann festgestellt, das ist er ja gar nicht. Ja, und ein anderes Mal ist mir passiert, da habe ich einen Typ immer und immer wieder in der U-Bahn gesehen. Aber gute Art, Musik. Aber, wie? Dann fahren wir zur Arbeit. Hä? Fahren wir zur Arbeit, hast du doch gesagt. Na, fahren wir zur Arbeit? Ach so, ja. Morgens um weiß ich nicht. Ich bin dann manchmal nach Hause gefahren. Nee, na, die kam schon aus der, ist in die Stadt reingefahren. So, also na, ich gehe schon davon aus, dass sie arbeiten gefahren ist. Den Typen, den ich da immer gesehen habe, den habe ich dann irgendwann, weil ich den aus der Schule kenne, man muss dazu sagen, der war mit mir in einer Klasse. Der hat zusammen mit mir Kampfsport gemacht, der ist wegen mir zum Kampfsport gekommen, weil ich war in dem Verein gewesen und der sagte, oh, nee, und sagt, ja, der dachte bestimmt, oh, da ist die einzige Chance, den zu verwöhnen. Nee, der wollte halt dann, hat dann gesagt, oh, dann machen wir zusammen, und meine Mutter hat uns jede Woche zum Training gefahren. Ja. Also man kann schon sagen, der kannte mich ganz gut. Ja. Was guckst du auf die Uhr? Ja, nur so. Und auf jeden Fall dachte ich dann irgendwann, so nach dem 6. oder 7. Mal, jetzt quatschst du ihn an und fragst mal, wie es ihm so geht. Ja. Und dann hau ich ihn halt auch an, spreche ihn beim Namen an und sage, na, wie geht's so? Und der guckt mich an, kennen wir uns? Ich sage, ja, wir haben zusammen Sport gemacht. Nee, ich kenne dich nicht. Und lief ganz zügig weiter und drehte sich halt immer so weg und ich nehme ihm her. Und natürlich, du musst dich auch erinnern, ich bin René. Nee, tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern. Und er war es hundertprozentig. Also es war ja sein Name. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn er schon auf den Namen anspricht. Ja. Und er hat, ich weiß nicht warum, der hat, ich hatte den Eindruck, der denkt, ich will ihm sein Portemonnaie klauen oder was. Also, ja. Ja, manchmal ist es komisch, ich habe auch schon mal das Gefühl gehabt. Ja, und ich habe auch kein schlechtes Verhältnis, zu dem ich weiß nicht, keine Ahnung. Manche Leute gehen halt in Vergessenheit. Ja, und aus diesen Gründen bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, Leute, die ich meine zu kennen, auf der Straße anzusprechen oder sofort zu umarmen und so. Ne? Das lasse ich nicht lieber. Und das war gut das Erste, na, warum ich zur Arbeit? Man kann es mal probieren, funktioniert vielleicht auch mal erfolgreich. Nee, und auf jeden Fall hat ich den Typen deswegen keine U-Bahn nicht mehr, also echt, kann ich mal ausprobieren. Ja, da kannst du gar nicht social, kannst du gar nicht socializen. Ja, aus dem 4. Stock. Na, fahren wir zur Arbeit. Ja, das wäre ja im Stau. Ach so, ich dachte von zu Hause aus dem Fenster. Ja, wir können ja vom Balkon schreien. Ja, eben. Ey, fahren wir zur Arbeit. Ja. Heute wieder kratzen, wa? Erstmal die ganze Straße unterhalten, weißt du, jeden, der vorbeikommt, anquatschen morgens. Ja. Ja. Nee, und deswegen. Das ist schade, dass ich keine Nachtschichten mehr habe. Wieso? Na, konnte ich ja dann. Na, fahr mal nach Hause. Ey, wenn du dann zu einer Frau sagst, na, fahr mal auf Arbeit, das ist nicht gut. Nee, fahr mal nach Hause. Ja. Ach so, ja. Kann man auch falsch verstehen. Eben. Ja. Bei, na, fahr mal zur Arbeit, weißt du schon, dass du nicht mitkommen willst. Hatte ich aber auch mal. Bei uns ist doch so ein Behindertenwerk um eine Ecke. Ja. Und die hatten irgendwie gerade alle Feier und standen da unten an einem U-Bahnhof. Ich hoffe, jetzt kommt kein Witz über Behinderte. Nee, okay. Nicht. Aber passt halt zur Geschichte, sag ich mal. Und ich gehe halt auch runter zum U-Bahnhof, will in die Bahn steigen und da ruft einer nach mir so und meinte so, hey, wir sind jetzt Montag, ne? Weil gerade Freitag war, so Wochenende. Und dann meinte er, hey, wir sind jetzt Montag, war. Ich so, nee. Jo, klar! Tut mir leid, ich kenne dich nicht. Meinte, na gut. Versuch. Ich halt weiter. Oder versuch. Ne? Hättest du auch anders reagieren können. Ja, fand ich ziemlich witzig. Aber. Nee, und wie gesagt, durch diese zwei Geschichten bin ich da also mit vorsichtig geworden. Wir machen noch keine Witze über Behinderte. Nein. Machen wir ja auch nicht. Nee. Nee, generell machen wir doch keine Geräusche. Ich auch. Das war gerade draußen im Solar. Ja. Moped. Das ist das Außenmikro. Du machst das Außenmikro. Hast du dir mal vorbereitet? Mit dem Feuerwerk? Genau. Ach, Feuerwerk habe ich heute gar nicht vorbereitet. Habe ich vergessen. Ja, und deswegen habe ich den Typen halt nicht angesprochen und habe ihm wusste, dass er bei Stay Friends ist und er ist einer der Leute, die halt auch so einen Gold-Account hat. Ja, den du nicht hast. Ja, weil ich nicht weiß, wozu man sowas braucht. Ich auch nicht, Herr Britta. Man sagt Zeiten aber vor Facebook, wo jeder ist. Ja. Na, wir bezahlen für unsere E-Mails noch. Nein, hatte ich ihn halt angeschrieben E-Mail. Und hatte gesagt, hatte vorsichtig gefragt, und? Fährst du in deiner Freizeit Leute durch die Gegend in der U-Bahn? Und dann sagt er, ah ja, ich habe dich auch gesehen, aber ich war mir auch nicht sicher. Und ja, und dann habe ich ihm schon angeboten, dass ich mich gern als Beifahrer mal zur Verfügung stellen würde. Ja. Ja. Was hat er gesagt? Kommst hat noch nicht rein? Reagiert. Also, darf man das überhaupt? Das frage ich mich nämlich auch. Wie ist denn das, wenn ich jetzt, also. Na, Arbeitskollegen kann man also ja natürlich wenn du jetzt, mal mitnehmen. Ja, wenn du jetzt, na, ich habe ja eine Fahrkarte. Nee, ich meine, wenn so BVG-Handys, andere BVG-Handys sich hier hinkutschieren, dann ist das ja auch. Ja, aber ich hätte ja eine Fahrkarte. Die Frage ist, ob er berechtigt ist, jemanden im Führerhäuschen mitzunehmen. Ich denke mal nicht. Er braucht doch bestimmt einen Beifahrer oder einen, der die Karte liest oder so. Wenn du dich jetzt mal falsch abbiegst. Ja, ja nee. Nee, aber. Also, würde ich gerne mal machen. Wenn du so verrückter bist, so, nach Jahrzehnten irgendwie bist du voll durchgeknallt und dann drückst du irgendwelche Selbstzerstörungsknöpfe oder so. Ich habe schon überlegt, in der Inhaltsstelle. Ja, das weiß er aber nicht. Ja, also da kann er sich ja für verbürgen, also ja? Kennt mich ja. Nee, aber ich habe schon überlegt, an der Endhaltestelle einmal sitzen. Ja, na, ich habe mich in 10 Jahren bestimmt nicht so extrem verändert, ja, so. Dass ich plötzlich irgendwelche Knöpfe in der U-Bahn drücke. Nee, aber ich fände schon interessant. Ja, klar. Ich wollte mal mit diesem Panoramazug am Alex fahren. Kennst du den? Diese Panorama-U-Bahn, die ist oben offen. Also das ist keine Panorama. Ach, nee, was ist denn das? Cabrio, U-Bahn-Cabrio. Ja, genau. Das damit sieht würde ich gerne mal fahren. Das im U-Bahn-Fernsehen. Ach so? Ja. Ja, die haben recht wenig Termine, wo die fahren, aber die fahren dann am Alex durch die Tunnel. Dann. Ja. Und dann siehst du halt richtig, was hast du einen Helm. Aber muss man sich wohl rechtzeitig für anmelden. Soll wohl immer gut besucht sein. Na gut, dann werde ich dich mal anhauen, wenn ich es vorhabe. Okay. Ja. Und ich habe mal überlegt, ob ich nicht einfach mal in der U-Bahn an der Endhaltestelle sitzen bleibe. Ja, das habe ich auch mal überlegt. Wollen wir das mal machen? Mit Podcast aufzeichnen? Dann nehmen wir uns mal einen Tag frei und dann bleiben wir einfach sitzen. Genau, und dann aber sagen wir, wir waren so konzentriert. Ja, die gucken, ja, was sollen sie dann machen, wenn du dann, ich denke mal, die werden dann sagen, schmeiß mich raus. Ja, wo die verfüttern nicht an die Ratten. Du kommst dann diese Riesenratten, die da hinten. Die Katakomben irgendwie? Das finde ich immer witzig, ist wie bei so einem Paternoster. Wie? Ja, da bist du ja auf dem Kopf nachher beim Paternoster. Ja, genau. Nein, deswegen ist das Licht auf einmal unten, wa? Ich hatte immer Angst vor dem Paternoster. Ich auch, irgendwo. Ich habe Horrorgeschichten gehört. Ich hatte mal gedacht, dann, wenn du schnell genug bist, dann quetscht du da ein und dabei. Ausprobiert? Dabei muss, ja, ich bin, also, ich überlege, bei einem Fernsehsender, war so ein Paternoster im Haus, da war ich noch Kind gewesen, da bin ich halt, da ab und zu mal in den Sender mit, und, da war ein Paternoster. Ja. Ich meine, ausprobiert, wenn irgendwas, aber quetschen, weiß ich nicht. Na, also, da musst du schon sehr langsam einsteigen, da fährt er nicht, ja, nee, aber, ist schon zügig. Wenn man so groß ist wie ich, dann muss man schon mal. Naja. Also ich glaube, es sieht gefährlicher aus, als es ist. Also ich bin schon ewig nicht mehr gefahren, aber ich hatte mich irgendwann überwunden und keine Angst vor Paternoster fahren. Na, es ist am Anfang immer ein bisschen mulmig, aber wenn man drin steht, ist es ganz cool. Wenn du, wenn du erstmal in die Ecke gebrochen hast. Ich finde es ganz witzig, aber ich habe tolle Horrorgeschichten gehört, so das von meinen alten Arbeitskollegen als Gebäudereiniger. Ja, und geh da nicht mit der Leiter rein und pass auf. Wir hatten ja mal Steckleitern, also. Ja, pass auf, dass die Leiter mit drin ist. Ja, wir sind da gar nicht rein mit Leitern, also. Ach so. Und dann war da schon irgend so eine Unterhaltsfrau, die haben ja immer so eine Wegelchen. Ja. Das so ein Ding hat sich da mal irgendwie verfangen. Ne, ich hab hätte ich gerne bei Fahrstuhl mal so Stories gehört, dass halt Seil gerissen und, ja, man gerade beim Einsteigen war. Ja. Das ist dann weniger schön. Ist einfach zu fett. Nee, das ist ja nicht mir passiert. Ich meine nicht, das war so ein Zitat. Aus Traumschiff. Traumschiff? Habe ich nicht gesehen letzte Woche. Bulli-Parade und so. Ach, das ist Traumschiff. Also Leute, ich dachte, das ist ZDF. Da gibt's auch Traumschiff. Gibt's auch eine CD von, ist ganz witzig. Das, Traumschiff Enterprise. Genau. Ja. Eine Periode. Eins. Ja, so. Keine Ahnung. Ja. Nee, kenn ich. Genau. Nee, aber so ein Fahrstuhl Seil reißt wohl so alle 100 Jahre mal. Naja. Also die Wahrscheinlichkeit soll sehr, sehr gering sein, dass du was, weil da ist dann noch ein Sicherheitsseil dran. Ja. Und wenn nicht, dann müssen ja die Bremsen greifen, denke ich mal. Ja. Ja. So wie ein Stirb langsam und so. Ja. Seit Stirb langsam fahre ich keinen Fahrstuhl mehr. Eigentlich gehe ich seit Stirb langsam, seit ich den Film gesehen habe, gar nicht mehr raus. Ach so. Das war erst so gefährlich. Ja. Ja. Also, glaubst du nicht? Also ich denke schon, dass es klappt, hier so auf dem Flugzeug springen und ein bisschen hin und her wedeln und. Naja, Holger, das ist doch nur ein Film. Jetzt fang nicht an wie Oliver Bierhoff. Der hat es auch nicht kapiert. Der hat den letzten Tatort. Ich habe das gesehen, was du geschrieben hast. Aber das ist nicht verstanden. Weil ich den Tatort nicht gucke. Ich wollte gerade sagen, es war ein Insider. Und zwar war es so, Oliver Bierhoff hat sich nach dem letzten Tatort beschwert, dass die Nationalelf da so schlecht dargestellt wird. Ja. Und in dem Tatort ging es um eine, um Schwule im Fußball. Es ging einfach nur um Schwule im Fußball. Gott, deswegen. Der Verein, der da halt war das ein echter gespielt Verein? Hat, ja, Hannover 96. Ach so. Ja, wenn, also affig. Also ja. Der Bierhoff hat nicht verstanden, dass es ein Film ist. Wer interessiert sich denn für Hannover 96? Ja, aber er hat gesagt, ja, das stellt die Nationalelf irgendwie blöd dar. Irgendwie hat er auch mal Ballack wohl behauptet, dass da so ein Schwulenverband ist. Ja. Also, dass die so eine Schwulenriege haben in der Nationalelf, die da die Fäden in der Hand hat. Ne? Ja, und? Ja, so stimmt. Wo ist es an Schwulen schlimm? Wir können ja nicht dafür. Na. Ne? Wie, genauso wie Heteros nicht dafür können, dass auf Frauen stehen. Ja. Ne? Oh Gott, das wo ist das Problem? Also, ja, der Herr Bierhoff hat da irgendwie Realitätsfall. Ja, der ist, er würde wohl in Schwulitäten gekommen sein, als er mitgekriegt hat, dass man dem Fußball nachsagt, dass es da auch Schwule gibt. Nein, soll. Um Gottes Willen. Und Arbeitnehmer haben Sozialleben. Ja. Genau. Alles nur Fiktion, alles nur Fiktion. Also keine Panik. Dann, die Seite hast du schon oft aufgerufen. Ich gehe jetzt, Stay Friends, ich bin nicht so oft drauf, aber ich gucke jetzt natürlich jeden Tag, wann ich endlich mitfahren darf vorne. Denke ich immer bloß, wie mitfahren. Na, vorne im Führerhäuschen. Ach so, ihr seid über Dings in Kontakt. Ja, ne, ich hab das, da wusste ich, dass er da ist. Er hat noch nicht reagiert. So ein U-Bahn-Fahrer muss da Zeit haben. Was macht er denn? Hebel nach vorne, Hebel nach hinten. Nee, ich glaube, das ist so ein toter Mann-Knopf, ne? Der muss die ganze Zeit gedrückt werden. Also. Irgendwas, ist egal. Ja. Naja, dann wird er wohl noch eine Hand frei. Ich habe übers Internet noch jemanden wieder gefunden, mit dem ich lange keinen Kontakt hatte. Finde ich auch sehr interessant, einen Bundeswehrkameraden. Ne? Da sind ja die die Beziehung ist ja da eine ganz andere. Ja. Ne? So unter Männern. So unter Männern. Man durchlebt das Frauen. Gleiche. Ja. Nee, man ist ja dann eigentlich eine Zwangsgemeinschaft. Weißt du, wirst da ist ja heutzutage in Bundeswehr gibt's sowas noch? Hä? Ja, früher war es ja so, da wurdest du halt aus deinem Leben gerissen und dann musstest du da irgendwie zwischen Umballern und Krieg. Nee, ach, Umballern ist ja Quatsch. Aber du warst dann auf einmal so bei Leuten, die so voll Armee gespielt haben, das sind ja meist die Vorgesetzten gewesen, und du dachtest so, was wollen die jetzt von dir? Du willst doch eigentlich. So wie bei Full Metal Jacket? Nee, so extrem ist das nicht. Nee. Ja, und dann hat man halt so, ne, man war Leitgenosse, ne? Und da habe ich mitgekriegt damals, dass er so Musik auch nebenbei macht. Hm? Und der hat einen sehr ausgefallenen Namen. Ich will den Namen jetzt nicht nennen, aber der passte damals so zum Bundeswehr. Und auf jeden Fall hatte ich jetzt, weil sich ein Kollege von mir bei Facebook umbenannt hat, da ist jetzt gerade dieser Trend bei Facebook oder seit einer Weile schon, dass man da falsche Namen angibt. Das ist von StudiVZ abgekupfert. Ja, dass man da irgendwie sich so, weiß ich nicht, so ganz schräge Maxi Namen. King. Maxi King oder sowas, genau. Und der hat sich halt umbenannt und hat zufällig den Namen von diesem ehemaligen Bundeswehrkameraden von mir genommen als Nachname, weil der halt sich einen ausgefallenen Namen einfallen lassen wollte und hat den Treffer, ne? Ja. Und dann dachte ich, ah, guckst du mal, was der so macht? Und dann habe ich gesehen, Bundeswehr. Dass der, nee, macht er nicht mehr. Dass der halt in der Band spielt und habe Fotos gesehen von Band, von Auftritten. Achso, ich dachte jetzt hier. Und so richtig auf Riesenbühne muss ein Festival sein und so und fand ich halt cool. Metallica. Ich glaube, der hat schon so härtere Musik gemacht. Ja, aber ist nicht so ein Langkarrier oder so. Okay. Und wie auch immer dachte ich, brauchst du mal, was der so macht und so. Und vielleicht macht der noch Musik, ist ja ganz interessant. Ne? Ja. Ja, und was ist denn? Tja, da sind wir jetzt wieder. Jetzt aber da ist uns doch glatt irgendwie der Strom abgenippelt und das ist jetzt auch nicht mehr viel, sehe ich gerade. Da machst du ja noch mehr Arbeit, wenn der Akku alle ist. Ja, und auf jeden Fall, ich habe ihn... unsere Zeit ist gleich um. Die Zeit ist sowieso gleich um, siehst du. Und ich hatte ihn dann angeschrieben und er hat sich auch sofort erinnert und haben wir kurz so gehorcht, was die letzten 13 Jahre passiert ist. Ne? Ja. Ja, das war... Cool. Das war. Ja, und was macht er nur für Musik? Weiß ich nicht. Also, was er jetzt für Musik macht, das sage ich lieber nicht. Hä? Ja, es passt. Muss man sich da schämen für Musik machen? Also, nee, also... Du hast halt auch Partymusik mittlerweile. Also er. Hier auf Malle, Ja, scheint ja gut zu laufen. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, Volksmusik würde es wahrscheinlich auch bringen. Ja, klar. Die Omis, gibt ja eh noch Omis. Werden immer mehr an. Schunkel, Schunkel. Ja, auch oder junge Omis. Mädchen hören bestimmt Volksmusik. Ja, das die Japaner fahren jetzt wohl voll drauf ab hier. Echt? Ja, also zumindest auf Neue Deutsche Welle und so. Quatsch. Siehst du, jetzt kann ich nicht mal gucken, wie viel Zeit schon abgelaufen ist, aber wir sind ja laut Uhr, gut, dass wir die nebenbei laufen haben, sind wir ja schon bei einer Stunde. Ungefähr, ja. Ungefähr. Plus minus. Ja. Genau. Hast du über Internet irgendwie mal so alte Freunde wiedergefunden oder mal wieder Kontakt aufgenommen? Gute Frage, weiß ich nicht. Nee? Also, da müsstest du dich ja dran erinnern. Doch, zu meiner alten Jugendklicke. Also, ja? Ja, immer noch jung, aber... Zu deiner Gang. Ja. Ja, die muss ja auch hier irgendwo sein. Wegrennen-Gang. Die muss ja auch hier irgendwo. Ja, alle verstreut. Ja, ein paar in Dresden. Okay. Echt, wie sind die da hingekommen? Erst ist einer da hingezogen wegen Arbeit, dann hat der andere da öfters Dresden hingefahren, also mitgefahren so für ein Wochenende, dann hat er seine Freundin kennengelernt, das hat er auch hingezogen. Okay, verstehe. So. Ja. Ja, mein bester Kumpel ist weg. Echt auch. Ja. Oh ja. Naja. Das tut mir leid. Ja. Oh, ein Taschentuch. Schade, aber. Ja, aber es sind einige, sag ich mal. Also, man bleibt irgendwie in Kontakt und. Das Internet bietet ja eine Möglichkeit. Ich habe über Facebook jetzt auch irgendwie so, da wurde ich ja begrüßt mit, ah, oh, geil, du auch hier. Wer ist da nicht? Von jemandem, mit dem ich zusammen in der ersten bis dritten Klasse war. Ja. Wo ich dachte, Ach, zum Beispiel, ja genau, siehst du meine Kindergartenfreundin. Echt? Und dann, wie ist das mit dem Kontakt? Ist der dann so, bleibt er dann? Ich habe festgestellt, dass es dann, man kommuniziert dann kurz und dann ist irgendwie wieder wie weggeblasen. Wir haben kommuniziert, wir haben uns dann getroffen ein, zwei Jahre lang, jetzt ist es uns halt wieder still. Und, ja, schade, wenn sowas im Sande verläuft. Ja, aber das ist traurig. Meine Geburtstag lässt sich so gut merken, dass ich es immer noch wusste. Ja. Das ist ein Ding, war ich ja. Dabei hast du ja mit deinem Geburtstag immer so zu kämpfen. Ich habe damit zu kämpfen. Weil der immer im Schatten, weil der mal wegfällt. Weil der immer im Schatten von jemand anderem stattfindet. Das ist wohl wahr. Obwohl es eigentlich gut zu merken wäre. Ja, aber so, ich nehme euch das nicht übel. Nee, das ist schön. Ich bin es gewohnt, sagst du. Das ist gut, dass du es gewohnt bist. Ja. Nö, aber die Party finde ich immer ganz toll. Ist die, stimmt, die machst du ja mal zusammen dann. Ja. Ich freue mich übrigens auf Party. So. Wenn es im Sommer wieder so richtig losgeht, freue ich mich wieder, wenn man so wieder grillen kann und dann wieder an die Spree und Kajak und sagen, eine Kajak Fleisch. Ja, nee, wir grillen morgen, habe ich gehört. Ja. Da freue ich mich schon riesig. Du hast schon gegrillt. War gut? War lecker. Oh, so ein Fleisch, so ein richtiges Fleisch mal essen. Oh, hör mir auf, ich kann keine Bratwürste mehr sehen. So. Meine Verwandten. Ja, warte mal, jetzt haben sich gerade eben drei Vegetarier übergeben. Da kann ich ja nichts für. Das ist ja genauso wie mit den Schwulen. Ja. Ja, eben. Jeder darf sein und essen, was er will. Genau. Ja, ja. Finde ich auch. Und Waffen gehören bloß in Killerspiele. Ja, genau. Genau. Ich wollte noch hier wegen der Musiker und so. Musiker? Ja, ich habe da jetzt noch nichts klar gemacht, aber... Na, was ist los? Also die wollen Warhammer spielen. Die haben wohl ihr eigenes Spielbrett. Ja, das hast du erzählt, ja. Ja, wir sagen Bescheid. Die was sind voll die Freaks, ey. Voll die Freaks? Aber wirklich. Ja. Ist okay, guck ich. Ist besser als Thema. Ich kenne die ja eigentlich bloß durch eine Freundin. Ja. Und die hat irgendwann mal ein Foto online gestellt hier von ihrer Dark Elder oder so. Ja. Und dann habe ich erstmal festgestellt, oh Gott, die haben ein eigenes Spielfeld und. Ja, cool. Und ihr Freund bringt dann ständig irgendwelche neuen Figuren mit. Echt? Und die bauen Mutanten. Echt? Kennst du Mutanten? Nee. Die nehmen, sag ich mal, einen Space Marine und machen da Ork-Waffen dran. Echt? So. Aha. Ja, ja. Wenn da mal was geht, ne? Ja, ich wurde schon eingeladen. Ach so. Ja, wann? Die haben gesagt, naja, wann, weiß ich noch nicht, aber die haben gesagt, es steht das fest, dass wir das mal machen auf jeden Fall. Ah. Entweder bei denen. Ey, darfst du einen Freund mitbringen? Bestimmt. Entweder bei denen. Ja. Was blöd ist, weil das ist irgendwo. Am Arsch der Welt. Da oder? Waren wir schon mal ungefähr. Was ist die Alternative? Entspannender. Alles. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass wir in so einen Laden gehen. Ja, hier ist einer um die Ecke. Ja, habe ich auch gesagt. Die haben gesagt, wenn mir das zu weit ist nach Spandau, dann gibt es ja am Zoo noch, dann gibt es Frankfurter Allee, obwohl Frankfurter Allee war ich nicht. Ja, oder irgendwo auf dem Bahnhof. Oder irgendwo auf dem Bahnhof. Am Alexanderplatz, aber die Punks immer sitzen. Ja. Nee, oder die haben gesagt, ja, das ist ja kein offizieller Games Workshop Laden, oder? Nee, ist kein offizieller. Genau, deswegen steht er nämlich nicht auf der Internetseite. Ja. Wo die doch, mir der meinte, steht auf der Webseite. Von Games Workshop? Finn Thusten, aber er ist kein offizieller. Genau, weil die irgendwie meinte, die hat den nicht gefunden. Ich meinte, der heißt irgendwie Evil Games oder so. Genau. Ich meinte so, ach da und so, das ist ja, der verkauft aber auch anderen Kram. Ich so, ich so, ja, die spielen dann irgendwie mit Karten und so, ja, aber ich habe da eigentlich nur Warhammer und Herr der Ringe gesehen. Also eigentlich das so. Ja, ja, eigentlich auch. Meinte so, ja, können wir uns ja mal angucken. Ja, klar. Ja. Ja, cool. Sollen wir mal schauen. Ich bin dabei. Sag dann Bescheid. Ich bin dabei. Ja. Könnte ich vielleicht noch jemanden ranholen, der auch halt gerne spielen möchte. Ja, und dann werde ich ihm K.O.-Tropfen ins Getränk machen und werde ihn überzeugen. Nee, Quatsch, anders. Das mit den K.O.-Tropfen müsste man während eines Konzertes machen und dann würde ich sagen, kein Problem. Ich habe meine Gitarre bei. Du spielst ihm die Show. Ich hatte wirklich mal, war wirklich schon mal in der Situation, wo ein Gitarrist zu mir meinte, also da war ich noch Teen, also ja. So, ich weiß nicht, 17 oder 16 war ich da. Und der sagte zu mir, Erin, ich bin total betrunken, kannst du zur Not für mich spielen? Du brauchst nur irgendwie G, D, E oder irgendwas. Dann hat er die Akkorde gesagt, aber es kam dann nicht dazu, also er hat selber gespielt. Oh weia. Kannst du denn so spielen wie der Marty McFly? Wie spielt denn der? Also, wo aber die Verstärker da stehen. Nee, ich weiß nicht mehr, was er da spielt. Ich weiß auch nicht mehr. Irgendwas Rock'n'Roll. So. Muss ich mal angucken. Das gucke ich mir mal an. Zurück in die Zukunft. Ja, ja. Teil 1. Ich kann mich erinnern. Zurück in die Zukunft, Teil 1 ist übrigens schuld daran, dass es von mir Jugendbilder gibt, wo der Schulfotograf da war, wo ich ein T-Shirt anhabe, ein Hemd drüber und Hosenträger über das Hemd. Das habe ich letztens irgendwann mal während der Nichtaufzeichnung gehört. Von dir. Ja. Genau, da habe ich mir nämlich, ich fand den so cool, den Martin McFly, dass ich dachte, ich wäre Martin McFly. Ja, und dann habe ich... Hast du auch ein Hoverboard? Nee, aber ich hatte knöchelhohe Sportschuhe und das war halt... So eine Chucks? Sind das Chucks? Nee, das sind keine Chucks, was der hatte. Der hatte Nike oder irgendwas. Auf jeden Fall war es total ungewöhnlich, ein T-Shirt anzuziehen, da drüber ein Hemd und über das Hemd Hosenträger. Das war das ja überhaupt nicht, also... Das war so sinnlos wie Plastikenten in kleinen Teichen. Haben nicht auch Leute in ihre Schuhe gepinkelt, in ihre Stiefel? Ja. Haben der Herr Leute Kessler. Auch mit Jeans gebadet? Der Herr Kessler, Michael Kessler aus Switch im Film Manta Manta. Ja. Ja. Das ist nämlich auch Michael Kessler. Muss ich mir an diesen Bad Intruder-Typen denken. Was? An diesen Bad Intruder-Typen. Das Video? Ja. Also, ich muss jetzt ehrlich sagen, der Typ, das ist wie so eine Switch-Figur eigentlich, so wie der das im Podcast schon sagt. Ich fand es irgendwie gar nicht so lustig. Also das Lied finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen nervig, aber der ich finde es cool. Schon ganz witzig. Die Geschichte ist ja wohl die, dass, also weil es ein Meme ist oder ein Meme, ein Internet-Meme, da können wir es ja mal kurz erwähnen. Ich habe das die letzte Woche habe ich das ständig gehört. Echt? Weil ich das so cool finde. Ich werde mal schnell bei YouTube gucken. Und zwar ist es so, da war, das war in Amerika, glaube ich, ne? Wollen wir auch das Trollerlaut-Lied spielen? Das finde ich auch cool. Achso, wir haben ja gar keine Zeit mehr. Eigentlich nicht, aber warte mal. Bad Intruder. Das war, da war ein Kamerateam irgendwo in so einem amerikanischen Städtchen, weil da einer irgendwie... Da ist jemand eingebrochen. Und wollte die Frau betatschen. Ja, ne? Die dreckige Sau. Und auf jeden Fall der Bruder oder was auch immer das ist. Ja, das ist, glaube ich, der Bruder. Er sieht ein bisschen aus wie Rotkäppchen. Und mit einem Afro-Look. Und ich glaube, der Bierhoff würde eine Scheibe kriegen, wenn der, der Fußball spielen würde. Achso, ich dachte, wenn er auch so ein Homeboy wäre. Ja. Im Ghetto. Also der hat ein sehr komisches... Also das ist jetzt aber das Interview-Dingens. Genau, das ist... Ich will... Das Lied finde ich Ach so. Nicht so toll. Ich finde, das kommt... Ja, und dann steht halt die Nachrichtensprecherin da vor Ort, ne, und interviewt dann irgendwie das Opfer. Ja. Und dann kommt der Typ mit rein. Ich muss mal kurz spulen. Kommt der hier noch? Ja, hier ist er. In Lincoln Park. He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape them, so y'all need to hide your kids. Und den Typen muss man halt einfach sehen. Der sieht aus wie Rotkäppchen. Der sieht aus wie Switch. Also man musste halt suchen nach Bad Intruder, das reicht schon. Dann sieht man schon so. You are so dumb. You are really dumb. For real. A crime scene investigator. Yeah, you are really dumb for real. Genau. Du bist echt total dumm. Homeboy. Ja, Homeboy. Kommt ja auch gleich. Ja, muss man, das müsst ihr euch mal selber angucken. You don't have to come and confess that you did. We're looking for you. We gonna find you. I'm letting you know now. So you can run and tell that. Homeboy. Ja, da muss man sich vorstellen, das ist so ein spargeldürrer Typ, der dann so, wir finden dich und wir machen dich fertig. Möchte gern Gangster. Ja, es war wirklich extrem, sowas von möchte. Ja. Achso, aber das Lied finde ich so witzig. Weil sich das auch genauso wie dem Video anhört, eigentlich so fast einfach das Musik. Ja, wenn du das so toll findest, ich find das mal toll. Schnell rein. Dann kannst du mir auch nachher wieder anhören. Dann kannst du dir den ganzen Tag noch anhören. Mache ich auch vielleicht. Und zwar haben sie dann daraus. Warum ist denn der nur rechts? Hat jemand Musik halt runtergelegt jetzt? Ja. Also haben sie sich schon echt Mühe gegeben, da einen Song draus zu machen? Ja. Ja. Genau. Fand ich cool, das ist ein Internet-Meme. Also wow, irgendwas, was im Internet groß die Runde macht. Ja. Wie Knut? Jetzt kann ich, genau, jetzt hast du, ich wollte gerade auch zu dem Thema kommen, nicht zu Knut, also ich finde über. Hat Knut auch schon ein Meme? Ja, über Knut müssen wir, glaube ich, nicht reden. Okay. Aber ich wollte ja eigentlich noch kurz erzählen, aber das hebe ich mir dann im Detail für später auf, dass wir möglicherweise sehr gute Connections in den Tipak rein haben. Ja. Und mit ach stimmt, da war was. Etwas Glück werde ich demnächst vielleicht die Möglichkeit haben, Knut auszustopfen, im Tierpark auch zu Werke zu gehen und Sachen zu reparieren. Boah, zum Beispiel? Keine Ahnung, kaputte Türen. Ach so. Ja. Ist das nicht Designer? Nee, nur so aus Spaß. Ach so. Ja, einfach im Tierpark. Du kannst gehen, aus Spaß zu uns am Campingplatz im Affenkäfig, kommen und den Campingwagen sauber machen. Im Affenkäfig die Füße an die Tränke zu schrauben oder so. Ja, also ist noch ein langer Weg dahin, aber wir sind erstmal ganz nah dran. Oder besser gesagt, Rudi ist ganz die nah Tiger dran. Tiger füttern. Ne, der hat auch schon den ersten Auftrag im Tierpark, was er dann ach, ehrenamtlich ich macht. Also ich bin ach, so echt stolz auf ihn, dass vielleicht er. Füttert er mal was jobmäßig. Achso, will er ja bestimmt. Nee, da hat er andere Interessen, genau. Aber. Ja. Ich dachte, das wäre so ein großes. Ja, Interesse da kann, von ihm. Naja, das ist schon ein großes Interesse von ihm, aber da sind Sachen. Aber das ist doch cool, wenn man sowas beruflich so machen erzählt. Kann. Ja. Ja. Ja. Ich würde gerne sowas beruflich machen, was mir Spaß macht. Obwohl, nee, lieber nicht. Ich würde auch nur sparen, was mir Spaß macht, beruflich. Nein, so war das nicht gemeint. Ich spiele ja nur gerne, aber ich würde jetzt nicht gern so ein Spieleentwickler sein oder eine Redaktion. Echt, findest du nicht? Redaktion ist eigentlich auch ganz cool, aber irgendwie, also, du musst ja auch die ganze Grütze spielen. Also. Ja, die ganze Grütze musst du auch spielen. Wovon es ja Milliarden Sachen gibt. Darauf hätte ich keinen Bock. Ich wäre auch gern Berufsmusiker, aber das Problem ist ja, dass ich für meine Familie sorgen muss. Du hast einfach mal nicht den Skill. Ich mache einen Job, der mir Spaß macht. Oder hast du den Skill? Total. Mach doch alleine Musik. Mach ich ja auch. Ja. Ich habe, bevor du kamst, habe ich hier schon Matthias Reim und so. Ja, ich muss Julia noch einsprechen lassen. Das. Komm Julia, bitte spreche ein. Hast du mein letztes Gitarrensolo denn gehört? Nein, wo gab's denn das zu hören? Bei Gesichtsbuch. Facebook. Hast du nicht gesagt, das ist das Jahrbuch? Ja, ich weiß. Da habe ich mich mal vertan. Woran ich mich alles erinnern kann, was? Also, eigentlich hätte ich ja mal voll Bock, so ein Intro zu machen mit unserem ganzen Quatsch da irgendwie. Mach doch, kannst du den Podcast, kannst du alle nehmen, kannst du zusammenschneiden. Order City ist eine kostenlose Software. Ich suche mal das. Wozu brauche ich denn Order City? Das ist zusammenschneiden. Kann ich auch mit einem Windows-Kack-Dings machen. Achso, dann kannst du auch mit einem Windows-Kack-Dings machen. Ja. Da brauche ich auch keine teure Software für. Oder kostenlose. So. Aber danke für den Ratschlag. Bitte. Also jetzt, Achtung, 160 Beat per Minute. Ist nicht viel. Mit deinem Synthesizer-Teil hier? Nein. Ja, genau. Mit dem Chaos-Lator. Also Schlagzeug kommt aus dem Gerät, mit dem wir aufzeichnen, was uns schon einmal verlassen hat. Und dann habe ich Hintergrundgitarre habe ich eingespielt. Ja. Und dann habe ich als zweite Spur aufgelegt ein Gitarrensolo. Aber wie gesagt, 160 Beat per Minute ist erstmal langsam. Ich habe erstmal probiert mit einer pentatonischen Tonleiter zu den gespielten Akkorden. Ist eine Tonleiter? Genau, deswegen spiele ich es jetzt einfach mal vor. Pass auf, vielleicht kommt eine gebändete Note. Ja, genau, das war einfach mal so probehalber. Kennst du Kings of Leon? Nee. Okay. Was ist das? Eine Gruppe, eine Band. Kings of Leon? Ist die hörenswert? Dann merke ich mir die mal. Dann höre ich mir die. Ich finde die cool. Ich muss, kann ich mir dann mal. Ach, das war, wenn du Radio hörst, dann kennst du da bestimmt was von. Ich höre kein Radio, ich höre nur Podcast. Radio ist so ein tolles Medium. Ja, wenn keine Musik gespielt wird. Weil meine Musik suche ich mir gern selber aus. Ist ja gut. Ja. Gibt es überhaupt Radiosender, wo nur Quatsch wird? Außer News? Außer Fritz. Außer Fritz und Radio 1. Fritz höre ich gerne. Ja, total nee, ich finde es auch gut. Also, ja. Zum Einschlafen ist es perfekt. Oder wenn ich das dann, wenn mich was richtig interessiert, so wie das Chaos Radio und so immer, dann lade ich mir die auch runter. Echt? Dann höre ich mir die später, wenn ich das cool finde. Ja, ja, nee, also so, die Chaos-Radio Express lade ich auch alle runter, das, das um die dann irgendwann mal zu hören. Ja, genau. Aber mir fehlt die Zeit zum Konsumieren irgendwie. Ja. Bei so vielen Podcasts, man, das ist ja nicht so, dass man irgendwie mal, na doch, man hört auch mal irgendwann mal welche nicht weiter, aber es ist ja eher das Gegenteil, dass es leider immer mehr werden. Es wird nicht weniger Material, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja, wollen wir langsam zum Ende kommen? Ich hätte noch Lust, aber du hast ja, ja, lass mal zum Ende kommen. Ja, wir sind bei, also du musst ja nicht nur, es geht ja nicht nur um deine und meine Lust, wir müssen ja auch an den Zuhörer denken, du weißt ja, wie es ist. Ihr habt Lust zu haben. Ja. Also, ja, ihr braucht du hättest doch tausend Sachen zu erzählen. Ihr braucht kein Blue Moon mehr hören. Hört uns. Genau. Wir sind viel vielfältiger. Viel und wir dürfen auch abschweifen. Wir dürfen auch abschweifen, genau, wir haben keinen Sendeplan. Wir haben gar keinen Plan. Den sowieso nicht. Ja. Ja, Holger, es tut mir wirklich leid, aber wir werden jetzt... Okay. Dann das doch langsam mal. Du brauchst so schnell raus und nicht. Du hast schon noch 30 Sekunden, was zu erzählen. Du kannst jetzt ganz in Ruhe verabschieden. Ich sag schon mal Tschüss und dann kann der Holger euch noch ein bisschen was erzählen. Ich werde mit meinem Navi nach Hause laufen. Ja, stimmt. Ja. Du bist zu Fuß gekommen. Ja. Ist ja nicht weit. Ja. Ja, also, dann wir hören uns demnächst wieder. Dann kann der Holger reden, wie viel er will. Oh ja. Ich mache meinen eigenen Podcast. Beim nächsten Mal, erzählst du mir die Woche so. Wie die was war? Wie die Woche so war. Ach so. Okay. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen. Nicht viel zu erzählen. Ja, ja, komm. Dann bis demnächst, ne? Okay. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Weitere Infos zu diesem Podcast findest du im Internet unter www.silfmedia.de/blog. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schicke bitte eine Mail an podcast@silfmedia.de.